Spätestens seitdem die Zeitungen und Nachrichten voll mit Meldungen über den Computervirus I Love You waren, weiß es wohl jeder. Die Computerviren sind unter uns. Dabei können sie mittlerweile eigentlich beinahe jeden Computerbenutzer befallen, wenn dieser keine vorbeugenden Maßnahmen ergreift. In den nächsten knapp 30 Minuten werden Sie einiges über Computerviren erfahren. Was Computerviren überhaupt sind, woher sie kommen, wer sie macht, warum Menschen so etwas tun und was man dagegen tun kann. Aber keine Angst, durchs Radio können sich Computerviren noch nicht fortpflanzen. Das Thema: Computervirus, das hört sich gefährlich an. Klären wir zunächst einmal, was der Begriff überhaupt bedeutet. Virus kommt aus dem Lateinischen und heißt Schleim oder Gift. Grammatisch gesehen ist Virus, Viri, ein Neutrum. Im Deutschen müsste man also eigentlich das Virus sagen. Sagt man ja auch, aber nur dann, wenn es sich um das biologische Virus handelt. Beim Computervirus hat es sich einfach durchgesetzt, der Virus zu sagen. Ursprünglich versteht man unter einem Computervirus ein Programm, ein schädliches Programm, was als einziges Ziel hat, dass es sich vervielfältigt und andere Programme infiziert. Michael Hoos arbeitet für die Softwarefirma Symantec, die sich seit vielen Jahren mit Computerviren beschäftigt. Die Programmierer von Symantec schreiben solche Virenprogramme aber natürlich nicht, sondern sie entwickeln Gegenmittel und Schutzmechanismen gegen eine ganze Fülle verschiedenster Bedrohungen, die mittlerweile existieren. Also auf der einen Seite gab es den klassischen Virus, oder den gibt es auch immer noch, der Dateien infiziert, den man ausführen muss, damit er Dateien infiziert, und der dann bunte Bildchen auf dem Bildschirm darstellt oder auch im schlimmsten Fall mal eine Festplatte löscht. Und ja, das war es eigentlich. Also ein relativ simpler Mechanismus. Sie merken vielleicht schon an der Art, wie Michael Hoos über diese Form von Computerviren spricht, dass er sie nicht mehr so recht ernst nimmt. Man hat sie mit gängigen Antivirenprogrammen nämlich ganz gut im Griff. Längst gibt es aber viel gefährlichere Arten von Bedrohungen, wie die Virenjägerprogramme mit schädlichem Inhalt lieber nennen. Früher war es beispielsweise so: Ein Computervirus hatte einen PC befallen und richtete dort einen Schaden an. Jede Diskette, die man in den infizierten Computer steckte, wurde ebenfalls mit dem Virus infiziert. Und wenn diese Diskette später auf einem anderen Computer benutzt wurde, hatte der Virus seinen nächsten Wirt erreicht. Aber wir leben im Internetzeitalter und viele Hersteller bauen in ihre Computer schon gar keine Diskettenlaufwerke mehr ein. Die heutigen Computerviren nutzen die immer stärker vernetzte Welt, um sich ihren Weg zu suchen. Seit einiger Zeit sind es hier vor allem die Würmer genannten Programme, die die Virenjäger vor immer neue Herausforderungen stellen. Würmer sind Bedrohungen, die auf vielfältige Art und Weise zuschlagen, die sich zum Beispiel via E-Mail verbreiten, die sich selber ausbreiten können, die E-Mail-Postfächer von Benutzern verwenden, um sich automatisch an alle Adressaten aus diesen E-Mail-Postfächern weiterzusenden, die in Unternehmen zum Beispiel selbstständig gucken, ob ein Netzwerk vorhanden ist, und wenn ein Netzwerk vorhanden ist, sich über das Netzwerk automatisch ausbreiten. Das sind dann diese wurmähnlichen Eigenschaften. Wurm nennt man diesen Virentyp deshalb, weil er sich langsam aber sicher seinen Weg durch die Netzwerke frisst oder aber seinen Weg auch blitzschnell zurücklegen kann und dabei alle Computer infiziert, die ihm auf seinem Weg begegnen. Besonders tückisch und schwierig zu erkennen sind die sogenannten trojanischen Pferde oder kurz Trojaner. Im ersten Moment tut ein Trojaner überhaupt nichts. Im ersten Moment kommt ein Trojaner daher als ganz harmlose Datei, und erst in dem Moment, zeitgesteuert zum Beispiel, wenn dieser Trojaner aktiviert wird, macht er etwas. Und jetzt ist es ein schwieriges Unterfangen herauszufinden, ist das, was er da macht, was Bösartiges oder was Gutartiges. Es ist einfach nur zum Beispiel ein nettes Programmchen, ein Spiel zum Beispiel. Das Antivirusprogramm müsste also genau wissen, was ein unschädliches Programm im Computer tut und tun darf. Ein Mensch könnte das herausfinden, einem Programm kann man das nur sehr schwer beibringen, weil es ja keine einheitlichen Regeln dazu gibt. Jedes unschädliche Programm ist nun mal für einen ganz anderen Zweck gedacht. Und es kommt noch härter. Es gibt nämlich auch Computerviren, die gleich mehrere Bedrohungen gleichzeitig enthalten, sodass es für ein Antivirenprogramm sehr schwer ist, etwas dagegen zu unternehmen. Diese komplexeren Bedrohungen, diese hybriden Viren, die sich aus verschiedensten Komponenten zusammensetzen, haben eben zum Beispiel Trojaner mit dabei, die unbemerkt auf den Rechner runtergeladen werden, die auf dem Rechner einen Kommunikationsport öffnen, um dann zum Beispiel Daten vom Rechner ins Internet zu transferieren, die gezielt suchen nach Passwortdateien oder nach Kreditkarteninformationen oder was auch immer und diese dann an eine bestimmte Adresse im Internet weitersenden, um das dann eben zu nutzen, die Informationen zu nutzen, um weitergehenden Schaden auf so einem System anzustellen. Woher kommt ein Computervirus nun aber? Er wird programmiert. In böser Absicht und in vollem Bewusstsein darüber, was er anrichten wird. So mancher Virenprogrammierer weiß vielleicht nicht immer so ganz genau, was der Virus nun im Einzelnen anstellen wird, aber die böse Absicht ist auf jeden Fall vorhanden. Es gibt weltweit mittlerweile über 30.000 Sites im Internet, wo Sie Viren- und Hacking-Tools ganz einfach runterladen können. Das heißt, mittlerweile kann wirklich jedermann ein Virus schreiben. Nicht jedermann kann einen gefährlichen Virus schreiben. Wir erkennen mit unserer Software die ganzen Viren-Toolkit-Viren, so wie sie heißen, also diese Bausatz-Viren. Aber es gibt auch eine ganze Reihe von Programmierern, die richtiges Talent und jede Menge Wissen haben. Sie schreiben die wirklichen Herausforderungen für die Virenjäger. Ein ständiges Wettrennen, bei dem die Virenprogrammierer natürlich immer eine winzige Spur voraus sind. Es gibt weltweit vielleicht 30 bis 100 Virenschreiber, die ernsthaft gefährliche Viren schreiben. Meistens Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren, wo man verschiedene Viren zum Beispiel verschiedenen Autoren zuordnen kann anhand der Schreibweise, aber wo man nicht genau weiß, wer die einzelnen Autoren sind. Ganz, ganz selten gelingt es, Virenschreiber wirklich dingfest zu machen. Eine Softwarefirma, die Antivirenprogramme entwickelt, interessiert sich natürlich von Haus aus für die Menschen, die sich diese Viren ausdenken. Und so haben alle großen Firmen eigene Abteilungen, die mit den Virenprogrammierern in Kontakt stehen, sie erforschen. Andrea Wolf von Symantec. Auf der einen Seite interessieren uns natürlich die technologischen Aspekte, aber um da wirksam Produkte und Technologien für die Zukunft entwickeln zu können, müssen wir uns auch soziologisch mit dem ganzen Thema ein bisschen auseinandersetzen. Und es gibt dedizierte Mitarbeiter in den USA, die sich mit Hackern, Virenschreibern auseinandersetzen und einfach beleuchten, wer sind diese Leute, was machen sie, was motiviert sie, Programme zu schreiben, was hält sie davon ab? Irgendwie ist es ja paradox. Da gibt es auf der einen Seite die Virenprogrammierer und auf der anderen Seite die Programmierer von Antivirensoftware. Beide Seiten kennen sich, zumindest in vielen Fällen, beide Seiten sind aber gleichzeitig auch alles andere als befreundet miteinander. Trotzdem besteht natürlich eine gewisse Abhängigkeit. Die Softwarefirmen würden keine Antivirenprogramme verkaufen, wenn die Virenprogrammierer nicht ständig neue Viren erzeugen würden. Wir wollen natürlich verstehen, wie ticken diese Leute, was bewegt sie dazu. Wir wollen verstehen, gibt es irgendwelche Ereignisse in der Welt, sei es politischer Art, sei es natürlicher Art. Wir wollen das einfach verstehen, weil unser Bestreben ist es nicht, die Leute dingfest zu machen, die schädliche Programme in die Welt setzen, sondern wir möchten natürlich auch einen Erziehungsprozess in Gang setzen, dass das Ganze mal ein bisschen abnimmt. Aber nur ein bisschen. Obwohl, Angst davor, irgendwann einmal arbeitslos zu werden, müssen Firmen wie Symantec, McAfee oder Norman nicht haben. Denn auch dann, wenn die einen Virenprogrammierer vielleicht eingesehen haben, dass es mehr Spaß macht, sinnvolle Programme zu schreiben, werden neue nachgewachsen sein. Und je weiter die Technik voranschreitet, je mehr elektronische Geräte es gibt, je stärker unsere Welt vernetzt ist, desto komplexere Bedrohungen wird es geben. Symantec etwa treibt daher schon seit einiger Zeit einen enormen Aufwand, um möglichst frühzeitig mitzubekommen, wenn eine neue Generation von Virenprogrammierern heranwächst. Es gibt Studien, es gibt Befragungen, es gibt Langzeitstudien, es werden Leute vom Kindes- oder frühen Jugendalter bis in die späte oder Erwachsenengrenze beobachtet und da werden Gespräche geführt und finden einfach Austausche statt. In den letzten Jahren hat die Gefahr durch Computerviren trotz all dieser Bemühungen der Hersteller nicht abgenommen. Im Gegenteil, drastisch gestiegen sei die Zahl der Virenattacken im letzten Jahr, meldet so auch die Zeitschrift Computerwoche. Die Welt wird schlechter, kommentierte der Chef einer IT-Sicherheitsfirma aus Virginia eine Studie, die sein Unternehmen durchführte. Von Ende Januar 2000 bis Ende August 2001 waren es allein in Nordamerika 1,2 Millionen Fälle von Virenattacken auf Computer. Etwa 60.000 verschiedene Computerviren sind heute weltweit bekannt. Bevor wir uns gleich genauer ansehen, was man gegen Computerviren tun kann, wollen wir zunächst einmal einen Blick zurückwerfen. Wie hat das eigentlich alles angefangen? Wann gab es die ersten Computerviren? Die Geschichte des Computervirus geht auf den ungarischen Informatiker John von Neumann zurück. Im Jahre 1949 entwickelte er die Theorie vom selbstreproduzierenden Automaten. Von Systemen also, die sich ohne menschliches Zutun vervielfältigen. Die ersten Computerprogramme, die nennenswerten Schaden anrichten, tauchen 1982 auf. Sie befallen Apple-Computer und werden über Disketten von einem Rechner zum anderen transportiert. Im gleichen Jahr entwickeln zwei Wissenschaftler am Palo Alto Research Center Programme, die sich im Netz des Forschungszentrums Rechenzeit bei den angeschlossenen Computern reservieren. Um eine schwierige Berechnung durchzuführen, nutzen diese Würmer die Leistung mehrerer Computer. Durch einen Programmfehler geraten die zunächst harmlosen Würmer außer Kontrolle und reservieren sich immer mehr Rechenzeit, sodass schließlich das gesamte Computernetzwerk des Forschungszentrums zum Erliegen kommt. Der Begriff des Computervirus wird dem Computerexperten Fred Cohen zugeschrieben, der im Jahre 1983 in seiner Doktorarbeit die Funktionsweise eines solchen Programms beschreibt. Der erste PC-Virus mit dem Namen Brain wird 1986 entdeckt. Es handelt sich dabei um einen Boot-Virus, der sich in den Bereich von Datenträgern wie Diskette oder Festplatte einnistet und der beim Starten des Computers gelesen wird. Der erste Internetwurm wird 1988 von Robert Morris ins Netz eingeschleust. 6.000 Computer werden infiziert, was in diesem Jahr etwa 10% der ans Internet angeschlossenen Computer sind. Der Urheber wird entdeckt und zu 3 Jahren Haft auf Bewährung, 400 Stunden gemeinnütziger Arbeit und 10.000 US-Dollar Geldstrafe verurteilt. 1991 erscheint eine Art Virenbaukasten. Mit dem Virus Construction Set kann sich jeder halbwegs versierte PC-Anwender seine eigenen Computerviren basteln. 1994 stellt ein Programmierer einen von ihm entwickelten Virus in ein Diskussionsforum im Internet. 1998 schlägt die Geburtsstunde der Trojaner. Nutzer des Online-Dienstes AOL werden ausgespäht und mit infizierten Dateien überschüttet. Der von David Smith geschriebene Virus Melissa infiziert 1999 Word-Dokumente und verschickt sich selbst an E-Mail-Adressen, die er im Adressbuch des E-Mail-Programmes Outlook findet. Ganze Mail-Server brechen zusammen. Im Jahr 2000 wird der Virus I Love You aktiv. Wer die E-Mail mit dieser Betreffzeile öffnet, infiziert seinen Rechner. Im gleichen Jahr taucht der erste Virus auf, der Taschencomputer heimsucht. Im Jahr 2001 befällt Code Red das Internet. Wer den Virus bekommt, verschickt ohne sein Zutun E-Mails ans Weiße Haus. Code Red 2 öffnet den eigenen Computer sogar für Hackerangriffe von außen. Im September 2001 schließlich wird der besonders böse Computerwurm Nimdar aktiv. Er verbreitet sich so schnell und erzeugt so viel an Datenverkehr, dass das gesamte Internet in Mitleidenschaft gezogen wird. Er nistet sich in Computern ein, verbreitet sich per E-Mail und öffnet die Festplatten der infizierten Computer für Zugriffe von außen. Ende letzten Jahres wird das Internet von Bad Trends B befallen. Dieser Wurm beantwortet selbsttätig E-Mails und spioniert Passwörter aus. Schauen wir uns nun doch mal einen bei PCs recht neuen Typ von Bedrohung durch Software an. Die Bedrohung durch Zombies oder Zombies. Anhänger der Voodoo-Sekte auf Haiti glauben, dass es mit magischen Mitteln möglich ist, Menschen in entseelte Kreaturen zu verwandeln, die als Zombies ein geheimnisumwobenes Schattendasein führen. In den 70er Jahren entdeckten Forscher nun in den Niederlanden, dass sich auf ihrem Großcomputer nach einem Softwarefehler Programme selbstständig gemacht hatten und nicht mehr richtig abschalten ließen. Gab man diesen Programmen den Befehl zur Beendigung, dann befolgten sie diese Anweisung anscheinend, aber im Verborgenen blieben Teile von ihnen aktiv und entzogen dem Computer Rechenzeit und Speicherplatz. Auf der Suche nach einem Namen für diese untoten Programmleichen fielen einem Karibik-Kenner die Zombies ein. Im Gegensatz zur Großrechnertechnik und zur Welt der Unix-Computer haben Zombies auf PCs bisher kaum eine Rolle gespielt. Aber das könnte anders werden. In Stuttgart haben Experten das Entstehen von Zombies auf Windows-Computern erleben und dokumentieren können. Hans-Georg Jöpken berichtet. In einem Softwarelabor oberhalb des Max-Eitsees in Stuttgart geschah Merkwürdiges. Ein Rechner nach dem anderen reagierte nur noch zögernd auf manche Befehle und dann gar nicht mehr. Also eine Infektion mit Computerviren, dieser Verdacht bestätigte sich freilich nicht. Keines der bekannten Virenerkennungsprogramme wurde fündig. Auffällig? Manche dieser Programme ließen sich nicht mehr starten. Die Rechner behaupteten, es stünde nicht genügend freier Speicher zur Verfügung. Unsinn, denn die Maschinen waren mit reichlich Speicher ausgestattet. Doch Diagnosewerkzeuge zeigten, dass mit dem Speichermangel stimmte durchaus. Fast der gesamte Rechnerspeicher, das RAM, war belegt, in Beschlag genommen durch Dutzende von Programmen, die offiziell längst beendet worden waren, von denen aber dennoch Teile im Verborgenen weiterliefen. Zombies. Fuhr man die Rechner herunter und schaltete sie wieder ein, dann war der Spuk erst einmal verschwunden, doch bald machten sich erneut Zombies breit. Zuerst einmal blieb völlig unklar, woher diese Relikte kamen. Schließlich stellte sich heraus, vom Softwarelabor selbst entwickelte Programme setzten die Zombies in Marsch. Immer dann, wenn als Werkzeug zur Softwareerzeugung das Entwicklungssystem Delphi der Firma Borland benutzt wurde, kam es unter ganz bestimmten Umständen dazu, dass diese Programme Zombies hinterließen. Woran liegt's? An einem Versehen der Delphi-Entwickler oder hat jemand absichtlich Sabotagesoftware eingeschleust? Die Firma Borland wollte zuerst an einen Programmierfehler in Stuttgart glauben, musste dann aber einräumen, dass die Zombies korrekt geschriebene Programme als Eltern hatten. Untersuchungen zur Ursache laufen noch. Als Notmaßnahme stellte Borland erst einmal einen Hinweis zur Verfügung, der zeigt, wie Programmierer verhindern können, dass ihre Programme Zombies erzeugen. Unterdessen haben sich verschiedene Fachleute der Delphi-Zombies angenommen, unter ihnen der Pathologe und Chefarzt am Stuttgarter Robert-Bosch-Krankenhaus Dr. Peter Fritz. Er verfolgt Parallelen zwischen dem Verhalten von Computersoftware und biologischen Vorgängen. Fritz stellte fest, dass es überraschende Gemeinsamkeiten zwischen Zombies und den latenten Infektionen in der Medizin gibt. Beide entziehen ihren Wirtssystemen schleichend lebenswichtige Ressourcen. Allerdings infektiös wie Computerviren sind Zombies nicht. Und die von ihnen angerichteten Schäden sind meist nicht von Dauer. Dafür sind Zombies aber schwerer zu fassen. Während virenverseuchte Programme bereits in Ruhe verräterische Merkmale aufweisen, an denen Abwehrprogramme ansetzen können, fehlen solche Angriffspunkte bei Zombies völlig. Was kann man als Computernutzer nun tun, was muss man heute tun, damit man nicht selber Opfer einer Virenattacke wird? Wichtigster Ratschlag: Kaufen Sie sich ein Antivirenprogramm. Noch besser, schaffen Sie sich gleich ein ganzes Sicherheitspaket an, das aus mehreren Komponenten besteht. Das Antivirenprogramm lauert hierbei ständig im Hintergrund und überprüft jede neue Datei, die ganz gleich auf welchem Weg in den Computer gelangt. Es gibt sogar Programme wie das der norwegischen Firma Normen, die Computerviren in den Computer hineinlassen. In einem geschützten, abgetrennten Bereich des Computers beobachtet das Antivirenprogramm, was der Virus genau tut. Sind genügend Informationen beisammen, entwickelt das Programm selber das Gegenmittel. Sandbox, also Sandkiste, nennt man das. Zweite wichtige Komponente eines wirksamen Schutzes ist die sogenannte persönliche Firewall. Sie verbietet Zugriffe von außen, die über das Internet kommen. Was die Firewall nicht verhindern kann, schafft die sogenannte Intrusion Detection. Michael Hoos hat aber noch ein paar Ratschläge parat. Man sollte den gesunden Menschenverstand eingeschaltet lassen und einfach im Umgang mit dem Computer genauso Vorsicht walten zu lassen wie sonst im täglichen Leben auch. Beispiel, wenn ich E-Mails bekomme von Absendern, die ich nicht kenne, die womöglich zum Beispiel eine englischsprachige Betreffzeile haben, aus der nicht klar hervorgeht, was das eigentlich alles soll, dann muss ich das nicht unbedingt lesen, sondern dann kann man es eigentlich auch direkt löschen. Gerade diese E-Mail-Viren verteilen sich eigentlich durch die Gutgläubigkeit der Leute. Bei I Love You hat man es ganz besonders gesehen, wo dann in der Betreffzeile steht, ich liebe dich und wer möchte nicht gern geliebt werden. Man macht die E-Mail auf, man sieht, da ist ein Anhängsel an der E-Mail dran und führt das einfach mal aus, um zu gucken, wer mich denn da liebt und wie er mich lieben will. Und damit hat man dann den Rechner infiziert. Der beste Schutz kann aber nur dann wirken, wenn er auf dem Laufenden ist. Alle Antivirenprogramme werden daher über das Internet mit den jeweils neuesten und aktuellsten Gegenmitteln gegen neu aufgetauchte Viren versorgt. Oft kauft man einen bestimmten Update-Zeitraum mit dem Basispaket. Während dieser Zeit ist der Bezug der neuesten Virendefinitionen, wie man das nennt, kostenlos. Wichtig ist, dass man auch nach Ablauf der Basiszeit regelmäßige Updates durchführt, denn ansonsten nützt das beste Programm gegen Bedrohungen leider überhaupt nichts. Das Porträt. Werfen wir nun einen Blick hinter die Kulissen. Christina Debelius stellt Ihnen jetzt nämlich einen waschechten Virenjäger vor. Er heißt Christoph Fischer und jagt von Karlsruhe aus. Auf einem Schreibtisch reihen sich die Kaffeetassen, eine angebrochene Tafel Schokolade, eine Tütensuppe. Auf den Monitoren flimmert eine wilde Buchstabensuppe. Leise surrt der mannshohe Riesenrechner in der Schaltzentrale. Christoph Fischer, der Chef dieser Firma, wird Cybersheriff, Virenpapst oder der Hackerjäger genannt. Er leitet das Antivirencenter und die Hackerbekämpfungsfirma BFK in Karlsruhe. Fischer und sein elfköpfiges Tiger-Team jagen Virengangster und Hacker auf der ganzen Welt. Und das rund um die Uhr. Also bei größeren Katastrophen, wie zum Beispiel bei Code Red oder Nimda, da laufen dann solche Alarme. Und das passiert durchaus, dass morgens um zwei oder so ein Alarm durchkommt. Und dann steht man eben auf, schaut sich am Rechner zu Hause an, was der Status ist und macht es von dort aus oder fährt ins Büro und wirft die Rechner hier an und schaut, was man da helfen kann. Zusammen mit anderen Virenexperten aus der ganzen Welt versucht er, das digitale Gift zu bekämpfen. Fischer ist Mitglied der internationalen Organisation FIRST, ein Verbund von einer Art Feuerwehren im Internet, die sich im Notfall über Handy, Chat oder E-Mail kurzschließen. Der erste Schritt ist, sie stellen einen digitalen Köder ins Netz, um den Virus einzufangen. Hat er angebissen, nehmen die Experten einen elektronischen Fingerabdruck. Jetzt müssen sie herausfinden, wie der digitale Schädling funktioniert. Jeder Virus ist anders und hat einen eigenen Code. Den müssen die Experten erstmal knacken. Das ist so wie ein Puzzle und alle halbe Stunde findet man ein neues Teil, das irgendwo reinpasst und in der Kooperation entsteht dann eben das endgültige Bild, was das Ding dann eigentlich macht. Das ist eine Mischung aus Puzzle, Hightech und Kriminalistik. Die Virenjäger müssen mit allen digitalen Wassern gewaschen sein, um in das Hirn der Netzgangster zu blicken. Fischer ist ein Vollprofi. Seit 15 Jahren ist er im Geschäft, angefangen hat er als Elektroingenieur. Der Kuss der Muse ereilte ihn während seiner Zeit als Wehrpflichtiger in einem Rechenzentrum. Dort erlebte er hautnah mit, wie sich der russische Nachrichtendienst in die Rechensysteme einhackte. Seitdem hat den Freak die Suche nach Sicherheitslücken im Netz nicht mehr losgelassen. Es ist eher zu vergleichen mit, manche Leute, wenn die ein Kreuzworträtsel vor sich haben, können die von dem Ding nicht mehr ablassen, bis alle Felder aufgefüllt sind. Man muss schon ein bisschen verrückt sein, so viel Zeit reinzuhängen und da eben sich nachts um drei in die Firma zu begeben oder Tag und Nacht ein Handy mit sich rumzutragen, manchmal sogar zwei. Da gehört schon ein bisschen Verrücktheit dazu. Auf der anderen Seite wird es einem nie langweilig. Im Gegenteil. Fischer und sein Expertentrupp haben alle Hände voll zu tun. Computerviren zu jagen ist ein ewiges Katz-und-Maus-Spiel. Täglich überschwemmen 10 bis 15 neue Viren den Markt. Die Virenautoren werden immer gewiefter, der Code immer komplexer. Für die Experten dauert es manchmal Tage oder sogar Wochen, bis sie ein digitales Gegengift gefunden haben. Zum Beispiel bei dem Theater mit dem Michelangelo-Virus, damals ein Programm schnell zusammengeschrieben, mit dem man den Michelangelo, haben wir das genannt, mit dem man den Michelangelo-Virus erkennen und entfernen konnte. Wir haben uns aber dagegen entschlossen, das so weiterzuführen. A, war es eine katastrophale Situation. Es sind hier uns die Türen eingerannt worden. Wir haben 28.000 Disketten vervielfältigt. Wir haben die ganzen Rechner und diese Diskettenkopierstation geglüht. Und im Endeffekt hätte man aber auch viel mehr erreichen können, wenn man nicht nur gegen einen Virus jetzt ein Mittel verteilt hätte, sondern eben ein allgemeines Antivirusprogramm. Und heute haben wahrscheinlich 90% aller Anwender ein Antivirusprogramm. Oft wird aber vergessen, dass es mit einem Antivirusprogramm alleine nicht getan ist. Mindestens einmal pro Monat muss man sich ein sogenanntes Update, eine aktuelle Version des Programms, aus dem Internet herunterladen. Hat der Virus den Rechner erstmal verseucht, sind Fischer und sein Team oft die letzte Rettung. Dann laufen die Telefone im Antivirencenter heiß. Bei den Nutzern liegen die Nerven blank, oftmals mit gutem Grund. Ein Anwender hat mich angerufen und hat gesagt, ich habe hier eine E-Mail bekommen von einem Rechtsanwalt. Die E-Mail ist mit einem Virus verseucht. Und es hat sich als Schreiben herausgestellt, dass der Anwalt auf seinem Rechner gehabt hat und das durch diesen Virus versendet wurde. Das ist eine Funktionalität dieses CIRCAM-Virus, dass er einfach ein Dokument nimmt und an zig Leute weiterversendet. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Und in dem Fall war das ein Schreiben, in dem der Anwalt mit einem Mandanten ausgemacht hat, dass wenn er ihn rauspaukt, dass sie die Beute halbieren. Von illegalen Machenschaften wie in diesem Fall über erotische Gedichte bis zu pornografischen Bildern. Fischer hat schon alles erlebt. Viren zerstören eben nicht nur Daten, sondern bringen oft auch intime Dinge ans Tageslicht. Schuld an dem Schaden, den Viren anrichten, ist aber auch die Blauäugigkeit vieler Nutzer. Das Schlimmste, was ich je erlebt habe, war eine Habilarbeit eines Biologen, die ist durch ein Virus gelöscht worden und da waren 4 Jahre Forschungsarbeit beim Teufel, weil er keinen Backup gemacht hatte. Das ist natürlich katastrophaler Leichtsinn und das Witzigste war mal, dass ganz in der Anfangszeit kam ein Architekt an und der hatte ein Rechner und war der festen Überzeugung, er hätte 3 Disketten durch ein Computervirus verloren. Der Virus hätte die mit Haut und Haar gefressen. Und es hat sich also herausgestellt, er hat die zwischen den Blenden der Laufwerke in den Rechner wie ein Sparschwein eingeworfen. Ein Sparschwein ist der Computer aber mit Sicherheit für Christoph Fischer. Schließlich arbeitet er in einem Geschäft mit Zukunft. Das Internet wächst und damit die Sicherheitslücken. Bereits jetzt geht der Schaden, den Hacker und Computerviren anrichten, in die Millionen. Da können sie also sich die Hacken ablaufen, die werden sie nicht ausrotten können. Da gibt es einfach viel zu viele davon. Da wird uns sicherlich nicht die Arbeit ausgehen. Sollte er trotzdem irgendwann einmal genug haben vom Virenjagen, hat Fischer bereits eine andere Leidenschaft in petto. Nebenbei ist er nämlich noch passionierter Hobbykoch. Und daher träumt er jetzt schon von dem Tag, wo er statt Netzbanditen endlich nur noch sein Entrecote du Chef in die Pfanne hauen kann. Welt am Draht. Computerviren, so hieß das Thema der letzten knapp 30 Minuten hier auf SWR 2. Wenn Sie weiterführende Infos zum Thema suchen, sich über die Computerviren, ihre Geschichte, ihre Entstehung und mögliche Gegenmaßnahmen weiter informieren möchten, das Manuskript der Sendung lesen oder die ganze Sendung noch einmal hören wollen, dann finden Sie all das auf unserer Homepage www.swr2.de/wissen. Noch einmal die Adresse www.swr2.de/wissen. Dort klicken Sie dann einfach die Welt am Draht Homepage an. So, das war's für heute. Die nächste Ausgabe von Welt am Draht können Sie am 6. Mai um 8.30 Uhr hören, wieder hier auf SWR 2. Und dann heißt unser Thema Schule online. Mein Name ist Michael Stein. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hören uns.